Bedeutet das dann, dass du hast du deine, deine Verbindung zu deinem Heimatland ganz geschnitten, aufgegeben? Ja, das habe ich gemacht. Und dann habe ich mein Land ist, ich bin jetzt angekommen in Deutschland. Ich habe gesagt, egal wo man ist zu Hause. Das ist alles hier im Kopf. Ne? Nicht nur Kongo ist mein Land, Deutschland ist auch mein Land. Ich bin angekommen, ich fühle mich wohl, ich mache meine Sache. Als ich das gesagt habe, dass ich in Deutschland angekommen bin, dann ist auch meine verborgenen Fähigkeiten sind auch frei geworden. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich bin hier zu Hause, Deutschland ist auch hier in Planet Erde, das ist alles, das ist auch Deutschland drin, das ist auch Kongo drin. Also wir sind hier in der Planet Erde, ich bin hier zu Hause, Punkt. Ich möchte mich nicht mehr, also ich habe keine Sehnsucht. Okay, ne? Okay. Dann in dem Moment, wo ich das gesagt habe, ne, ja, dann hat sich befreit. Ja, das ist wirklich eine Befreiung. Das einfach zu erkennen und zu sagen, ja, ich bin hier, das ist doch die Planete Erde, wo ist das Problem? Warum muss ich nur in Afrika mich mich zu Hause fühlen? Warum nicht hier? Ich bin auch hier zu Hause. Und danach habe ich dann gemerkt, immer, ich hatte immer Ideen, ne? Ich hatte immer, wie sagt man das? Inspiration bekommen, ich sollte schreiben, dann habe ich angefangen zu schreiben, Videos im Internet zu machen, bei YouTube und so weiter und so fort. Und dann habe ich auch meinen Look geändert, ne? Mein Look ist auch anders geworden. Und dann habe ich immer meine Großonkel nachgemacht, ne, weil der hat sich immer so geschminkt. Ne? Dann habe ich immer nachgemacht. Das heißt, diese Seite von meinem Großonkel in mir ist aufgegangen. Ja, ja. Ne, weil in uns sind mehrere Menschen drin. Klar. Die ist jetzt präsent. Ja. Hier mit dir und ja. Bei uns in Deutschland. Ja. Okay. Ja? Und dadurch habe ich auch seine Werke gefunden bei eBay. Ja. Dadurch. Mhm. Ne? Und danach habe ich gesagt, okay, das reicht noch nicht, dann soll ich mich auch an den Ersten Weltkrieg mich interessieren. Dann habe ich Namen von meinem Großvater eingegeben bei Google. Mungo Alphonse, dann habe ich seinen Bericht gesehen. Ich habe mich gefreut. Ich habe gesagt, oh, mein Großvater ist im Internet. Die Franzosen, die haben über ihn geschrieben. Ja, und dann habe ich angefangen, über meinen Großvater zu erzählen. Die Leute sagen immer, ja, Clarisse, dein Großvater war hier. Ich habe gesagt, ja, deswegen bin ich auch hier in Deutschland. Ja, das ist, man sieht ja, es gibt einen Zusammenhang. Ne? Warum bin ich hier? Ne? Super. Genau. Das ist sehr, sehr dicht. Wo hat denn dein Großvater gekämpft? Die Front war wo? Ich glaube in Saarbrücken, dort in dieser Region. Dort, okay. Ja, ich glaube. Ja. Aber ich habe noch nicht recherchiert, aber wenn ich frage, die Leute sagen, das ist in dieser Region Saarbrücken dort. Ich muss dort recherchieren. Ja, ich bin noch dabei, ne? Ja. Und das ist sehr interessant. Okay. Also du hast deine Nabelschnur zum Heimatland hast du zerschnitten, aber du bist dabei, sie neu zu weben. Ja, ja, genau. Und danach habe ich dann, das heißt, wenn man diesen Kontakt hat mit seinen Vorfahren, ne? Das ist innerlich, ne? Das ist ein innerlicher Kontakt. Und dann, das ist wie Die erzählen jetzt, wie die Geschichte ist. Na? Wie war dann die Geschichte? Die Geschichte war ja so, vor Ersten Weltkrieg, also das heißt im 18. Jahrhundert, 1880er oder so. Genau. Die Kolonie Die haben alle Kunstwerke geklaut. Die haben alle Kunstwerke geklaut und die Kunstwerke sind hier in Museum zu sehen, Museen zu sehen, ne? Und irgendwann ein Mann ist zu mir gekommen, weil ich über diese Kunstwerke erzählt habe. Ein Mann sagt zu mir: Clarisse, wir sollen nach Dortmund, nach Bochum fahren. Ich habe gesagt, okay, weil er gesagt hat, er weiß, wo die Sachen sind. Okay. Und er hat gesagt, in Bochum, Situation Haus, Bochum, ist ein Museum. Wir sollen dahin gehen. Wir sind dahin gefahren. Das ist nicht weit von Essen aus. Und da habe ich dann die Skulpturen gesehen. Dann habe ich zu ihm gesagt, das ist meine Vorfahren. Und dann sagt er, wieso? Ich habe gesagt, ja, guck mal. Guck mal die Skarifikation, guck mal die Narben, Gesichtsnarben. Das ist meine Vorfahren. Das heißt, damals, das war unser Pass. Pass war ja nicht, Pass kommt ja von Skulpturen. Das heißt, jede Ethnie-Gruppe hat immer seine Skulptur präsentiert. Und immer mit Gesichtsnarben. Und unsere Gesichtsnarben, die sind vertikal, von oben bis unten, die sind vertikal und auf ganze Gesicht verteilt. Ganz beeindruckend wirklich, weil das ist ja wirklich wie gestreift. Ne? Ja, und die Künstler, die denken, das ist nur Kunst. Ich habe gesagt, nein, mein Großvater, der hatte das. Meine Großmutter, die hatte auch diese Skarifikation auf Gesicht gehabt. Wow. Das ist nicht nur auf Maske, nein, wir sehen so aus. Also meine vier Großeltern, ja, die hatten diese Skarifikation. Nur 1958, die Colon haben gesagt, stopp mit sowas, weil die haben das als die waren erschrocken. Ja, weil die haben nicht verstanden, warum machen die Afrikaner diese Skarifikation. Das ist, damit man weiß, das ist Ethnie. Ne? Ethnizio, das ist nicht nur ein Name. Ethnizio, T-I-O, bedeutet, Zio bedeutet Leute, die Gesichtsnarben haben. Man nennt die Zio. Ne? Und die leben in einem bestimmten Gebiet. In Kongo, in der Mitte, zentral, in der Mitte. Ja. Ja. Da leben die Zio-Leute, Zio-Menschen, T-I-O, ne? Ja. Und als Bismarck 1884 Kongo-Konferenz gemacht hat, hat dann Afrika durcheinander verteilt. Ne? Was haben die dann gemacht? Die haben dann die Zio-Leute durcheinander gebracht. Das heißt, du kannst einen Zio in Kongo finden, du kannst einen Zio in Kongo-Kinshasa finden, in Angola, in Kamerun, in Senegal. Du kannst in Burkina Faso, in Togo, in Benin finden. Ja, das ist ja ganz oft passiert, ne? Auf dem afrikanischen Kontinent. Ja. Die Grenzen von den modernen, sogenannten modernen Nationen, die haben dann die Völker getrennt. Genau. Na? Und als ich erstmal die Skulpturen hier in Dortmund gefunden habe, dann habe ich angefangen zu suchen, wo sind die überhaupt? Dann habe ich gefunden, die sind in Kamerun, aber man nennt die nicht mehr in Zio. Ah ja, das wissen die nicht. Das wissen die nicht. Man nennt die in Kamerun zum Beispiel, Bamileke. Verstehst du? Man nennt die zum Beispiel in Kongo, Kinshasa, Teke. In Burkina Faso, man nennt die Miso oder so. Miso. Verstehst du? Die haben nicht mehr die gleiche Appellation. Bezeichnung. Das heißt, wie kann ich diese Menschen erkennen. Nur wenn ich das Bild habe. Und die sagen, ja, mein Großvater hatte das. Dann weiß ich.